Hola, hallo, wir gehen weiter mit der zweiten Stunde von Mixtape bis 22 Uhr mit der katalanischen Punkrock-Band Rat Penat mit ihrer neuen Single auf Katalanisch Això no es una cançó d'amor, was auf Deutsch bedeutet, das ist kein Liebeslied. Desconcierto. somos la muerte que patrulla la ciudad. Spanien, Desacato mit einem ihrer bekanntesten Lieder, Octubre es Rotos. Weiter geht's mit Petrolition und Sorrow. Mixtape, Punk, Rock und Metal mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. No, this house of gold is crumbling. Bones, we scrape our bones and love it's just a lowry. Love it's just a lowry. Won't get you nowhere. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. You took a knife pointing every mistake. Angels and devils cry tears across the bridge of sighs. These demons, addictions, chaos rips home. Is burning in the wake of madness. You left me yearning with the taste of sadness. Bury me down in a bed of clover. Just see me breathe, this is done, it's over. The ghosts that you become, shadows of a love undone. These demons, addictions, chaos rips on. Ja, die großartige Maschine hat mit ihrem neuen Single Bone Scraper, der zweiten Auskopplung aus dem brandneuen Album Unetto, und das gestern am gestern 25. April über Nuclear Blast Records erschienen ist. Am 14. September 2024 brachte Leo Jiménez den legendären Club La Riviera in Madrid zum Beben. Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums erscheint nun das Live-Album 30 Años Tras el Apocalipsis. Als ersten Vorgeschmack gibt es bereits diese Single Desde Niño zu hören, ein energiegeladener Track, der die Atmosphäre dieses besonderen Abends perfekt einfängt. Unterstützt wurde Leo von einigen der besten Stimmen der spanischen Rockszene, darunter Patricia Tapia und Zeta, ehemalige Sänger von Mago de Oz. Pasó y lo recuerdo con la idea mejor. Hören wir IDO, das neue musikalische und sinnliche Projekt rund um die argentinische Sängerin Leonor Marchesi. Mit ihrer kraftvollen Stimme und intensiven Ausdrucksstärke verleiht sie der Band eine besondere Note. IDO ist eine Alternativ-Rock-Formation aus Madrid, die Klang und visuelle Eindrücke verbindet, mit dem Ziel, das Zusammenspiel von Mensch und Technologie zu erforschen. Wir hören den neuen Song, das zweite Single, El Duelo. System of a Down mit Hypnotize. Und weiter geht's. Jetzt tauchen wir ein in den symphonischen Metalcore der belgisch-niederländischen Band No King Aloft, die mit ihrer neuen Single Faceless zurück ist. Danach hören wir A New Kind of Hero von Flotsam & Jetsam, die ab August wieder live unterwegs sind, mit Songs aus ihrer ganzen Karriere und auch mit neuen Tracks. I can't. Das ist Mixtape, deine Sendung für Punk, Rock und Metal. Neue Erscheinungen, starke Klassiker und Highlights aus Spanien und der ganzen Welt. Jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Alle Infos, Playlists und ältere Folgen gibt's auf mixtaperadio.online. Klassiko. Das war Hammer Away von Razor X. Der Song stammt aus dem Album Second Hit, das 1987 erschienen ist. An der Gitarre Paul Gilbert, der ein Jahr später bei Mr. Big spielte, am Gesang Jeff Martin, am Schlagzeug Scott Travis, der später zu Judas Priest wechselte. Und jetzt geht's weiter mit den Neuheiten. Zuerst aus Asturien, Spanien, die Metalband Blast Open eigentlich wollte ich euch ihre Single Resurrected spielen, aber vor ein paar Tagen hat sich die Band bei Mixtape gemeldet, damit ihr ihren brandneuen Single hören könnt, Invisible Lines. Danach geht's von Spanien nach Belgien. Wir wechseln zu Hardcore mit der Band Titans. Wir hören sie mit dem Song Fearless, erhältlich auf allen großen Streaming-Plattformen. Yeah! I'm Was für eine Ballade mit der großartigen Stimme von Tony Martin. Feels Good to Me stammt vom 15. Studioalbum von Black Sabbath, hier erschienen 1990. Uns dem Ende von Mixtape 57 und ich muss mich schnell verabschieden, damit wir noch den letzten Song hören können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß mit den heutigen Krachern. Alle Infos zu diesen und früheren Ausgaben, News, Links zum Nachhören und mehr findest du auf der Website der Sendung mixtaperadio.online. Zum Schluss gibt's noch die spanische Band Injector, die über Demons Records kommt. Vom vierten Album Endless Scorn hören wir jetzt Warning Blast. Viel Spaß damit. Liebe Grüße, saludos von Mercedes Herrada. Mach's gut und bis zum nächsten Mixtape.